Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Liebe Freundinnen und Freunde eines alternativen Radios, liebe Hörerinnen und Hörer von Niemandsland, ein neues Jahr beginnt. Und eine neue Sendung Niemandsland. Wir begehen in diesem Jahr 2023 den 25. Jahrestag unserer Gründung. An einem schönen Tag im Jahr 1998 entstand die Idee zu dieser Radiosendung Niemandsland mit dem Ziel, eine Mischung aus deutschsprachiger Kultur, Gegenkultur und manchmal auch Unkultur für die damals jungen und älteren Leute zu verbreiten, die massenhaft Deutsch lernten, Deutschkurse belegten und ihre Lehrer oft mit Fragen bombardierten, was man denn zusätzlich tun könne, um sein Deutsch zu verbessern. Radio hören war eine von vielen Antworten, die ich Ihnen zum Beispiel geben konnte. Wir produzierten von Contrabanda FM damals in den Studios an der Plaza Real gerade eine multilinguale und multikulturelle und politische Sendung mit dem Namen Babylonia Express, wo auf Italienisch, Spanisch, Katalanisch, Deutsch und Englisch gesprochen wurde. Und das Thema die weite Welt war, in die wir in jeder Sendung hinausreisten. Mittlerweile sind 25 Jahre vergangen. Die Welt ist eine andere geworden. Alles scheint bedroht, unsicher, vergänglich. Untergangsszenarien haben sich in den Köpfen der Menschen festgesetzt. Global regiert augenscheinlich die Unvernunft, die ausbeuterische Gier der Konzerne und Investmentfonds, der ethnische Hass auf die anderen, Krieg und Vertreibung. Intoleranz und Fanatismus, Krise auf Krise, die von immer neuen, gefährlicheren Krisen überlagert werden. In dieser Welt wollen wir trotzdem weiterleben, weiter froh werden und weiter Radio machen. Wir wollen eine ruhige Stimme sein, der es vielleicht gelingt, nachdenklich zu machen, kritischer zu sein, die eigenen Positionen öfter in Frage zu stellen, bessere Konzepte aufzuzeigen und gute Musik zu bieten. Niemandsland wird auch in diesem neuen Jahr 2023 für Sie da sein, liebe Hörerinnen und Hörer, als eine hoffentlich weiterhin freie Stimme im Geschrei einer wenig freien Welt. Das neue Jahr beginnt so, wie das alte aufgehört hat, mit wunderschönem Wetter, fast frühlingshaft hier im Zentrum von Barcelona. Wenn es dann noch sommerlich wird, kann man Angst kriegen. Heute jedenfalls an die 17, 18 Grad im Zentrum von Barcelona am Mittag. Laue Luft, ein schöner hellblauer Himmel. Ein paar Leitsprüche fürs kommende Jahr. Ludwig Rellstab hat einmal gesagt: Mutigen Sprung gewagt, nimmer gewinnt, wer zagt. Schnell ist das Wechselglück, dein ist der Augenblick. Oder der Schriftsteller Mark Twain, von dem gibt es einen tollen Spruch, der sagte: Jeder ist ein Mond und hat eine dunkle Seite, die er niemandem zeigt. Jetzt gehen wir ganz weit zurück. Vom griechischen Philosophen Sophokles ist folgender Satz überliefert: Wir müssen dafür sorgen, dass die Brücke nicht schmaler ist als der Fluss. Der 3. Januar war der Todestag des Schwelg-Autors Jaroslav Hašek. Und der war natürlich ein ganz eigenes Kaliber. Jaroslav Hašek sagte einmal, ein vernünftiger Mensch drängt sich ganz schlau in den Vordergrund und lässt sich selbst hochleben. Der tschechische Schriftsteller Jaroslav Hašek starb am 3. Januar 1923 in Lipnice nahe Zasavu. Er wurde am 30.04.1883 in Prag geboren. Mit seinem unvollendeten Werk »Der brave Soldat Schweig« ab 1920 schuf er einen Klassiker des Schelmenromans, der mehrfach verfilmt wurde. Hašek, der Sohn eines Mittelschullehrers, absolvierte die Handelsakademie in Prag. Ab seinem 17. Lebensjahr veröffentlichte er Gedichte und Reiseskizzen in Zeitungen. Als Soldat im Ersten Weltkrieg lief er zur Roten Armee über und wurde kommunistischer Funktionär. Nach seiner Rückkehr nach Prag 1920 setzte er sein Bohemien-Leben fort. Als er mit 39 Jahren schon starb, hatte er seinen berühmten Roman noch nicht ganz fertiggestellt. Die Hauptfigur ist Schweig, ein Hundehändler und Stammbaumfälscher. Dieser Schweig versucht sich als Soldat der österreichisch-ungarischen Armee im Ersten Weltkrieg vor dem Kriegseinsatz zu drücken und landet im Irrenhaus. Er kommt schließlich doch noch an die Front und übersteht die Kriegsgefangenschaft sowie die russische Oktoberrevolution. Das Buch wurde mehrfach für die Theaterbühne adaptiert und unter anderem 1960 mit Heinz Rühmann in der Titelrolle verfilmt. Niemandsland. Du bist, was du hörst. Esteu escoltant Niemandsland, un programa sobre l'actualitat global alemana i barcelonina. Des del cor de Catalunya, una salutació als oients. Bon Nadal, família radiofònica! I bon any nou! Manuel Götsching ist tot. Der Name sagt Ihnen vielleicht nichts, aber wenn ich sage Ashra Tempel, dann kommen wir der Person vielleicht etwas näher. Begründer der Krautrock-Gruppe Ashra Tempel, Manuel Götsching, ist am 4. Dezember in Berlin im Alter von 70 Jahren gestorben. Beinahe wäre das Stück, das seinen Ruhm begründet hat, nie erschienen. 1981 nahm der Musiker Manuel Götsching E2, E4 auf. Eine eigenartige Suite, die auf nichts außer zwei Akkorden und scheinbar endloser Wiederholung bei leichter Variation basiert. Sie erschien erst 1984. Es war aber auch ein seltsames Stück Musik, irgendwie ein Kind des Krautrock der 70er. Götsching war Mitglied der Band, wie gesagt, Ashra Tempel gewesen und ein Vorbote elektronischer Tanzmusikgenres wie House und Techno, die in den 80er Jahren entstanden. Das Stück E2, E4 sollte stilprägend werden und in zahlreichen Remixen wieder und wieder auftauchen. Manuel Götsching hatte klassische Gitarre gelernt und machte sich einen Namen in der esoterischen New Age Musikszene. Immer wieder das Gleiche zu spielen, so sagt er einmal, beruhige ihn. Als Götsching 2006 im ausverkauften Berliner Techno-Club Berghain auftrat, Belisa ist nicht dabei, zum ersten Mal in Europa E2, E4 live zu spielen. Er hängt auch noch ein paar Jazz-Rock-Stücke dran. Der Spiegel sagt dazu in einem Nachruf, Beseelter dürfte dort nie wieder gegniedelt worden sein. Wie gesagt, Manuel Götsching starb am 4. Dezember in Berlin. Wir trauern um einen großen Musiker. Ein paar Worte zu seinem Schaffen. 1971 gründete Götsching die Band Ashra Tempel. Das gleichnamige Debütalbum Ashra Tempel wurde von der Produzentenlegende Conny Plank realisiert. Auch die Nachfolgealben Schwingungen, Join In und Seven Up zählt der englische Musiker Julian Cope in seinem Buch Krautrock Sampler zu den besten und innovativsten, was in diesem Genre je veröffentlicht wurde. Mitte der 70er Jahre verlagerte Götsching sein Schaffen dann auf die Veröffentlichung von Soloalben. Inventions of Electric Guitar und New Age of Earth sind mittlerweile Klassiker. Den größten internationalen Erfolg, wie eingangs auch gesagt, erzielte er allerdings Mitte der 80er Jahre mit E2, E4. Das Album gilt heute als eins der wichtigsten und einflussreichsten der elektronischen Musik und als Meilenstein dieses Genres. Anschließend präsentierte Manuel Götsching seine Musik wieder im Gruppenkonzert mit Ashra und gab in den letzten Jahren wieder weltweit zahlreiche Konzerte. Sein letztes fand 2021 gemeinsam mit Hans-Joachim Rödelius im Berliner Hau statt, anlässlich einer Konzertreihe dem berühmten Zodiac Club gewidmet. Schade also, dass der Manuel Götsching jetzt im zarten Alter von 70 Jahren bereits verstorben ist. Radio 1-Moderator Olaf Zimmermann kannte ihn seit vielen, vielen Jahren sehr gut und hat mit ihm unzählige Interviews geführt. Wer mehr über Manuel Götsching wissen will, kann demnächst in Elektrobeats auf Radio 1 ein Memoriam Special für Manuel Götsching mit Ausschnitten aus diversen Interviews hören. Das Stück, das wir zum Schluss noch spielen, von diesem großen Musiker Manuel Götsching, heißt Deep Distance. Es ist eine Live-Aufnahme vom 13. Juli 2013 beim Ambient-Festival in Gorlice, Polen. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkriegs. Folge 248. Die belagerte Republik. 9. Teil. No pasarán. Pasaremos. 19 de junio de 1923. Y con ayuda de Dios, es por la España. Los bravos hombres del pueblo. In der letzten Folge hatten wir gesehen, dass die Reserven der Republik sich nach und nach erschöpften. Die Waffenlieferungen aus dem Ausland blieben zum größten Teil aus und nun galt es, eine neue Lösung zu finden. Da die sowjetische Unterstützung für die Aufrechterhaltung des republikanischen Widerstands unverzichtbar war, musste Negrin seine Bemühungen um internationale Vermittlung geheim halten. Dies erklärte wenigstens teilweise, dass er darauf bestand, die nötigen diplomatischen Schritte selbst zu unternehmen. Negrin bereiste 1938 mehrfach das Ausland, stets unter einem anderen Vorwand. Unterwegs führte er vertrauliche Gespräche mit Vertretern Frankos und mitunter sogar Nazi-Deutschlands. Selbst sein eigenes Kabinett war über diese Vorstöße nicht informiert, was im Laufe der Zeit zu Missverständnissen und wachsender Unzufriedenheit führte. Negrin war jedoch unerbittlich in seiner Verschwiegenheit, da er wusste, dass der Kampfeswillen der republikanischen Armee, aber auch die Bereitschaft der Zivilbevölkerung, Hunger und Entbehrungen zu ertragen, abnehmen würde, wenn seine strategischen Zielsetzungen bei den diplomatischen Verhandlungen bekannt werden sollten. Negrin selbst wusste nur zu gut um den Wert eines strategischen Widerstands, der darauf abzielte, Franco Bedingungen für einen Waffenstillstand abzuringen. Die wichtigste dieser Bedingungen war aus Negrins Sicht die Zusage, dass Franco auf Vergeltungsmaßnahmen gegen die Besiegten verzichten werde. Ferner sollte Franco die staatsrechtliche und die territoriale Integrität Spaniens garantieren, die Negrin durch ökonomische und politische Ambitionen Italiens und Deutschlands bedroht sah. Diesen beiden Staaten gegenüber würde Franco bei Kriegsende tief verschuldet sein. Negrin war zutiefst davon überzeugt, dass die Fähigkeit der Republik, Widerstand zu leisten, in hohem Maße von dem seelischen Befinden ihrer Soldaten und Bürger abhing. Daher galt es, alles zu tun, was die Moral der Republikaner heben oder zumindest aufrechterhalten konnte. Deshalb wurde etwa das Guerillakorps der republikanischen Armee im Mai 1938 mit einer neuen Art von Kommandounternehmen betraut. Die Guerillakämpfer befreiten mehrere hundert republikanische Soldaten, die beim Zusammenbruch der Nordfront im Herbst 1937 in Gefangenschaft geraten waren, aus der als Gefängnis genutzten Festung in Carciuna, Motril, an der Südküste, unmittelbar hinter den republikanischen Linien. Diese Aktion stärkte in den trostlosen Tagen nach dem Rückzug aus Aragonien nicht nur die Moral, sie bedeutete auch eine Verstärkung um gut ausgebildete Soldaten, die man nach den vielen Verlusten des zurückliegenden Herbstes und Winters dringend benötigte. An der Befreiung der Inhaftierten von Carciuna waren auch die beiden amerikanischen Brigadisten Irv Goff und Bill Alto beteiligt, die seit Anfang 1937 in der Guerillatruppe kämpften. Auch als Negrin Anfang April 1938 seinen engen Freund und politischen Vertrauten Indalecio Prieto, den wichtigsten republikanischen Politiker der Vorkriegszeit, als Kriegsminister entließ, tat er dies, weil er fest davon überzeugt war, dass nur die richtige innere Einstellung die Republik noch vor dem endgültigen Zusammenbruch schützen konnte. Prieto, der als intelligent und energisch galt, war zugleich für seine in der Öffentlichkeit geäußerten pessimistischen Einschätzungen über den Ausgang des Krieges berüchtigt. Seine eigene Entlassung besiegelte er jedoch, als er genau in dem Augenblick, da Negrin nach der Niederlage von Teruel gerade alles daran setzte, um die französische Grenze offen zu halten, gegenüber dem französischen Botschafter verlauten ließ, dass die Republik am Ende sei. Negrin und Prieto lagen mit ihrer Einschätzung der militärischen und politischen Lage gar nicht so weit auseinander, sie reagierten jedoch völlig unterschiedlich auf die Situation. Negrin wuchs angesichts der Widrigkeiten über sich hinaus, während Prieto unter der Last trostloser Aussichten zusammenzubrechen schien. Negrin richtete seine gesamte Energie auf einen einzigen Punkt und konzentrierte sich vollständig auf das unmittelbar anstehende Problem, etwa auf die Frage, was zu tun sei, um die Armee im Feld angemessen nachzurüsten und zu versorgen. Indem er Prieto entließ, lenkte Negrin jedoch den Blick auf die wachsende Uneinigkeit innerhalb der politischen Führung der Republik. Im Laufe des Jahres 1938 nahm diese politische Uneinigkeit innerhalb des republikanischen Lagers proportional zu den militärischen und politischen Niederlagen immer mehr zu. Der gewaltige äußere Druck, der auf der Republik lastete, der chronische Mangel an Kriegsgerät infolge der Nichteinmischungspolitik und der Blockade der republikanischen Häfen sowie ein sich täglich immer mehr verdüsternder diplomatischer Horizont, dies alles führte unausweichlich dazu, dass die internen politischen Differenzen, von denen viele bereits aus der Vorkriegszeit datierten, immer deutlicher in den Vordergrund traten. Besonders zerstörerisch wirkte in diesem Zusammenhang die Feindschaft zwischen der republikanischen Zentralregierung und der als Generalitat bezeichneten Regionalregierung von Katalonien. Eine wichtige Konsequenz der Mai-Unruhen in Barcelona 1937 war gewesen, dass die Zentralregierung dort ihren Einfluss verstärkte, um ihre Machtbasis abzusichern. Die Generalitat verlor die politische Kontrolle über Katalonien und damit das Kronjuwel des ihr 1932 von der Republik gewährten Autonomiestatuts. Im Oktober 1937 verlegte Negrín dann den Sitz der Zentralregierung nach Barcelona und unterstellte die katalanische Kriegsindustrie deren unmittelbarer Kontrolle. Nach dem Verlust des industrialisierten Nordens, wo Spannungen zwischen Zentralregierung und Peripherie ebenfalls zum Zusammenbruch beigetragen hatten, war Katalonien nunmehr eine wichtige materielle Basis der Republik. Die Moral der katalanischen Bevölkerung litt beträchtlich unter dieser Entwicklung, da es in ganz Spanien keine andere Region gab, in der das Streben nach politischer und kultureller Unabhängigkeit traditionell so tief verwurzelt war wie dort. Die Zentralregierung, der ausgesprochen zentralistisch gesinnte republikanische, sozialistische und kommunistische Politiker angehörten, hatte aus den berüchtigten Mai-Tagen den Schluss gezogen, dass die Rüstungsproduktion und der militärische Widerstand nie mehr durch interne Differenzen gestört werden dürften. Die Beziehungen zwischen den beiden Regierungen nahmen immer mehr den Charakter zeit- und energieraubender juristischer Auseinandersetzungen an. Es gab zahlreiche Reibungspunkte, etwa den relativ belanglosen, gleichwohl bitteren Konkurrenzkampf darum, wessen Ministerien und Behörden in den repräsentativen Gebäuden der Stadt untergebracht werden sollten. Weiterhin führte die Regionalregierung Klage über die Einreise ausländischer, kastilischer Fabrikdirektoren und Polizisten, die in Katalonien eingesetzt wurden. Im Sommer 1938 kam es überdies zu einem heftigen Zusammenstoß wegen Negrins Entscheidung, die Justiz zu militarisieren. Das bedeutete eine weitere Zentralisierung der Macht und trug dazu bei, dass die katalanischen und baskischen Regierungsmitglieder in Negrins Kabinett im August 1938 zurücktraten. Es steht außer Frage, dass Negrín während des Krieges wenig Verständnis für den politischen Katalanismus gezeigt hat, weil er in den Auseinandersetzungen eine Provinzposse sah, während Rom bzw. Spanien in Flammen stand. Da er zur klassisch-zentralistischen Tradition des fortschrittlichen Republikanismus tendierte, stand er dem katalanischen Regionalismus aber vermutlich ohnehin ablehnend gegenüber. Einige seiner Stellungnahmen heizten die Stimmung unnötigerweise noch zusätzlich an. Doch der Hauptvorwurf, den katalanische Nationalisten gegen Negrín erhoben, dass nämlich sein rechtsstaatlicher Liberalismus lediglich vorgetäuscht sei, hält einer näheren Überprüfung nicht stand. Seit seinem Eintritt in die Politik hatte sich Negrín stets für eine Stärkung der rechtsstaatlichen Ordnung in Spanien eingesetzt. Aus diesem Grunde hatte er 1932 auch fast als einziger die Verhängung der Todesstrafe gegen General Sanjurjo verlangt, den Anführer des ersten Militärputsches gegen die republikanische Demokratie. Gerade weil sie den Verfassungsstaat bekämpften, verabscheute Negrín die zahllosen Revolutionskomitees, die seit 1936 in der republikanischen Zone entstanden waren, und hatte auch mit ihrem kollektivistischen Credo nichts im Sinn. Er stand für eine liberale Marktwirtschaft und viele der Maßnahmen, die er während des Bürgerkriegs ergriff. Negrín war im September 1936 als Finanzminister in die Regierung eingetreten, sollten dabei helfen, dieses Konzept gegenüber kollektivistischen und antikapitalistischen Modellen durchzusetzen. Während Franco sich das Recht herausnahm, seine spanischen Landsleute wegen ihrer Überzeugungen oder sogar, falls sie den Militärputsch nicht aktiv unterstützten, wegen ihrer Unterlassungen zu bestrafen, sorgte Negrín als Premierminister dafür, dass alle spanischen Bürger, unabhängig von ihrer politischen Einstellung, enteignetes Eigentum auf rechtsstaatlichem Wege zurückerhielten, sofern sie nicht aktiv an dem Militärputsch beteiligt gewesen waren. Negrín veranlasste ferner Maßnahmen, die dafür sorgen sollten, dass Anstellungen, zum Beispiel im Justizvollzugsdienst, nach der beruflichen Qualifikation und nicht nach der politischen Gesinnung erfolgten. Das 13-Punkte-Programm, in dem Negrín im Mai 1938 die Kriegsziele und damit die Verhandlungspositionen der Republik in künftigen Friedensverhandlungen darlegte, war ein Muster an liberaler Rechtsstaatlichkeit. Einer der 13 Punkte betraf die Garantie der Gewissensfreiheit. Das war sehr viel mehr als eine vage Absichtserklärung. In Negrins Augen war die Normalisierung der Beziehungen zur katholischen Kirche jener Lackmustest, der erst die Rechtsstaatlichkeit der Republik wirklich erweisen würde. Negrín selbst war säkulärer Rationalist, dabei jedoch nicht antiklerikal gesinnt. Tatsächlich war sein eigener Bruder sogar geistlicher geworden. Schon im Sommer 1937 waren katholische Andachten im privaten Kreis wieder zugelassen, doch die Wiedereröffnung der Kirchen ließ gezwungenermaßen etwas länger auf sich warten. Dabei hat es Negrín gewiss nicht an gutem Willen gefehlt, wie auch katalanische Christdemokraten später bestätigt haben. Dass die höchsten Würdenträger der katholischen Kirche Spaniens Francos Putsch offiziell unterstützt hatten, hatte zu einer angespannten Atmosphäre in der republikanischen Zone beigetragen, die sich nicht einfach wegdiskutieren ließ. Der Premierminister ging damit behutsam und diskret um, und etwa Mitte 1938 trugen seine Bemühungen erste Früchte. Mit stillschweigender Duldung des Vatikans richtete Negrín im Oktober sogar eine Dienststelle ein, die die Wiedereinführung öffentlicher Gottesdienste überwachen sollte. Diese Wiedereinführung war zunächst für Katalonien geplant und ihre Verwirklichung hatte bereits gute Fortschritte gemacht, als Anfang 1939 der militärische Widerstand in der Region endgültig zusammenbrach. Sie hörten »Es lebe der Tod«, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 248, eine Niemandsland-Produktion 2023. Literaturhinweis: Ich verlasse ein Kapitel aus dem Buch »Der Spanische Bürgerkrieg« von Helen Graham, aus dem Englischen übersetzt von Susanne Lenz. Titel der englischen Originalausgabe: Helen Graham, »The Spanish Civil War«, »A Very Short Introduction«, Oxford, New York, Oxford University Press, 2005. Die deutsche Ausgabe ist 2008 bei Philipp Reclam in Stuttgart erschienen. No pasarán. Pasaremos. Thank you. si es querer. Niemandsland Historia. Viva la muerte, la tragedia de la guerra civil española. Hotel Florida. Verdad, amor y muerte en la guerra civil. Capítulo 4. En el último capítulo hemos descrito el comienzo de la guerra en Madrid. De repente, una mañana, cayó una bomba en la calle Jesús y María, a una manzana de la calle donde vivía Arturo Barría, justo en el lugar donde se reunían las mujeres embarazadas que esperaban el reparto de leche. Barría corrió hacia el lugar de la explosión y en medio de los gritos se encontró la calle llena de escombros, sangre y miembros amputados. Aquella noche, todavía conmocionado pero decidido a hacer algo para impedir que aquello volviese a suceder, ignoró las súplicas de Aurelia, que le pedía que se quedase en casa, y se unió a una brigada de vigilancia nocturna que recorría las calles hasta el amanecer y que se dedicaba a recubrir las luces de las farolas con papel celofán azul que hacía que las calles parecieran sumidas en un crepúsculo fantasmagórico. En medio de las sombras, las luces traseras de los camiones cargados de soldados resplandecían como los ojos malignos inyectados de sangre de unos monstruos de pesadilla, se dijo Barea pensando en Goya. Pero los monstruos también abundaban a la luz del día y solían materializarse en las patrullas de vigilancia que habían surgido al calor de una venenosa combinación de fanatismo y miedo. El resultado estaba a la vista en el antiguo edificio del matadero, donde se exponían los cuerpos de los que habían sido ejecutados el día anterior, para que el populacho pudiera contemplarlos y burlarse de ellos. O te lo encontrabas en las celdas de interrogatorio y en las mazmorras de la Checa, de la CNT, en el Círculo de Bellas Artes, el antiguo centro cultural en el que se detenía a los sospechosos de simpatías fascistas. O bien se aparecía en los juicios populares que se llevaban a cabo en las iglesias incautadas, donde se juzgaba a los que habían sido denunciados, a los que se declaraba culpables o, muy rara vez, inocentes. De modo que, o bien se les dejaba en libertad, en el menos frecuente de los casos, o bien se les encarcelaba o se les condenaba a muerte. Barea intentó luchar contra los monstruos, buscó el hijo de un amigo en medio del caos de las detenciones, protestó por la detención de un colega, un frágil anciano católico de considerable riqueza, pero de principios incorruptibles, y rompió a maldecir cuando un conocido alardeó ante él de los fascistas que había matado. Pero justo entonces, en Extremadura, el ejército de África ocupó la ciudad amurallada de Badajoz. la ciudad natal de Barrea, y ametralló a 1.800 de sus defensores, hombres y mujeres, en la Plaza de Toros. Se decía que las manchas de sangre habían llegado a atravesar las paredes. Después de aquello, ya no resultó tan fácil interceder a favor de un sospechoso de simpatías fascistas sin arriesgar la propia vida. Barrea siempre había sido, tal como se definió, un socialista sentimental y no un socialista doctrinario. Y en las últimas semanas se había sentido tan incómodo con los cautelosos republicanos centristas dispuestos a llegar a un acuerdo con los sublevados como con los anárquicos jacobinos que dirigían los tribunales populares y las ejecuciones que tanto le revolvían. No tenía ningún interés en dejarse llevar por la retórica supuestamente patriótica de los saludos y la propaganda que inflamaba a tantos y tantos madrileños, pero tampoco quería dejar de hacer una contribución activa a la guerra. Tuvo una idea cuando recordó una demanda de patente que había llegado a su despacho muy pocos días antes del alzamiento, el diseño de una nueva granada de mano que sería mucho más barata de fabricar. La República necesitaba armas baratas y sencillas, y él era ingeniero. ¿Por qué no se ponía a fabricar esas granadas? Localizó al inventor, un viejo mecánico llamado Fausto, y los dos fueron a ver un viejo amigo de Barrea, el dirigente comunista Antonio Mije, que era quien lo había reclutado para la Brigada de Vigilancia Nocturna. Barrea no era comunista, solo un militante sindical, y sabía que los comunistas, que solo contaban con unos 130.000 militantes y 17 diputados en las Cortes, eran una fuerza demasiado pequeña en el panorama político. Pero en los últimos meses habían demostrado ser la única con capacidad de organización y la única que había comprendido lo que había que hacer para ganar la guerra contra la insurrección fascista. Barrea admiraba el nuevo proyecto comunista del Quinto Regimiento, que era una unidad de choque inspirada en los regimientos del Ejército Rojo que habían luchado en la Guerra Civil Rusa. Cada compañía tenía su propio comisario político, que se ocupaba de explicar a las tropas, casi siempre muy poco educadas e incluso analfabetas, por qué tenían que luchar. Por eso le gustó que Mije recomendara su idea a uno de los dirigentes del Quinto Regimiento, un carismático revolucionario profesional que se hacía llamar Carlos Contreras o Comandante Carlos. Barrea encontró a la persona que buscaba, un hombre corpulento y de cuello ancho, a ratos impaciente y a ratos encantador, en el palacio requisado de un aristócrata en el barrio de Salamanca, donde supervisaba el entrenamiento de reclutas. Contreras no era su verdadero nombre, se llamaba Vittorio Vidali y había nacido en Istria, cerca de Trieste, 36 años antes. Desde entonces, camuflándose en una multitud de identidades falsas, había sido uno de los fundadores del Partido Comunista Italiano y también agente del NKVD, la policía secreta de Stalin, trabajador del metal en Chicago y pistolero involucrado en el asesinato en México de un disidente comunista que había sido amante de la fotógrafa Tina Modotti. Pero esta más tarde se había hecho amante de Vidali y juntos habían llegado a España en 1934. Ahora, además de dirigir el Quinto Regimiento, era uno de los asesores del gobierno en cuestiones de estrategia y, por lo tanto, una de las personas más poderosas de Madrid. Aquella mañana se tiraba de los pelos ante la cabezonería de los mineros asturianos que se empeñaban en fabricar sus propias granadas en una sala del palacio, rellenando tubos de cañería con dinamita. Todo estaba lleno de cajas de explosivos, y Barrea descubrió con horror que los mineros se negaban a dejar de fumar y arrojaban las colillas al suelo. Cuando señaló el peligro que aquello suponía, Contreras sacudió sombríamente la cabeza. Nadie puede convencerlos de que están locos, porque dicen que llevan manejando dinamita en las minas toda su vida. De todos modos, la propuesta de Barea le gustó y la aprobó enseguida. Poco después, Barea salía del palacio con la autorización en el bolsillo. Media hora más tarde, aquella sala habilitada como taller saltaba por los aires. Acabamos de escuchar un capítulo del libro Hotel Florida, Verdad, Amor y Muerte en la Guerra Civil, de Amanda Vail, publicado en 2014. Edición original en inglés, Hotel Florida, Truth, Love and Death in the Spanish Civil War, Nueva York, 2014. La traducción ha efectuado Eduardo Jordá. Una producción de Niemandsland en Contrabanda FM, 2023. ¡No pasarán! ¡Pasaremos! Sie kannten kein Pardon, die Schwere. Hi, I'm Safa from Portland and I say hello to all the listeners of Niemand's Land. Aus unserer Sendereihe Fremde Podcasts, jetzt wie immer ein Hörtext aus Le Monde Diplomatique. Der ist vom September vergangenen Jahres, doch alles, was da gesagt wird, ist absolut aktuell und hörenswert. Fehlprognose. Ein Editor von Serge Alimi. 6 Monate nach dem Einmarsch in die Ukraine plant Russland, einen Teil der besetzten Gebiete zu annektieren. Der Westen beliefert das angegriffene Land unterdessen mit immer raffinierteren Waffen und entsendet Scharen von Militärberatern. Moskau will die Ukraine nicht nur unterwerfen, sondern zerlegen. Washington will Russland nicht nur Einhalt gebieten, sondern besiegen. Diese Spirale ist offenbar nicht zu stoppen. In beiden Lagern geben die Kriegstreiber den Ton an, glaubt man, den Gegner in die Enge treiben zu können, und setzt darauf, dass der andere selbst in stärkster Bedrängnis nicht bis zum Äußersten gehen wird. Doch Fehlprognosen haben schon viele Menschenleben gekostet. Die EU und die USA haben Wolodymyr Selenskyj versprochen, ihm bei der militärischen Rückeroberung okkupierter Gebiete zu helfen. Aber die genaue Definition der Kriegsziele und deren mediale Vermittlung überlassen sie dem ukrainischen Präsidenten. Wenn Moskau, wie zu befürchten, im Herbst den Donbass oder die südlichen Oblaste Cherson und Saporischschja annektiert, wird der Westen dann Kiew bei der Rückeroberung unterstützen? Also eine noch direktere und gefährlichere Konfrontation mit Russland riskieren, dem man zutrauen kann, die annektierten Gebiete mit nuklearen Mitteln zu verteidigen, wie das eigene Territorium? Desgleichen gebietet ein nüchterner Realismus, die Sanktionen gegen Moskau zu überdenken. Auch in dieser Frage ist es mit Posen allein nicht getan. Den sanktionierenden Staaten ist es fraglos gelungen, Russland zu bestrafen, dass zum Beispiel Ersatzteile und wichtige Technologien nicht mehr kaufen kann. Doch die vor 6 Monaten verkündeten Ziele wurden nicht im Entferntesten erreicht. Am 1. März tönte Frankreichs Wirtschaftsminister Bruno Le Maire: Wir werden die russische Wirtschaft zum Crash bringen. Die Europäische Union entdeckt gerade ihre Macht. Doch nun konstatierte der IWF, gewiss kein Instrument antiwestlicher Propaganda, dass die russische Wirtschaft im 2. Quartal 2022 weniger stark geschrumpft ist als erwartet. Im Gegensatz dazu seien die negativen Auswirkungen des Krieges auf die wichtigsten europäischen Länder stärker ausgefallen als gedacht. Moskau exportiert zwar weniger Energie, kann aber aufgrund der explodierenden Weltmarktpreise deutlich mehr Einnahmen erzielen. Die Finanzierung der russischen Kriegsmaschinerie hat also nicht gelitten. Wohl aber die Kaufkraft der Menschen in Europa, die durch die kopflosen Entscheidungen ihrer eigenen Regierungen erheblich strapaziert wurde. Die gemeinsame Energiepolitik schließlich, die eigentlich die beschlossenen Sanktionen überwölben sollte, gerät zu einem kompletten Desaster. Gerade für diejenigen gesellschaftlichen Gruppen, bei denen das verfügbare Einkommen vorne und hinten nicht ausreicht. Zu Recht empören wir uns darüber, dass ein Mensch in Moskau fast oder ganz allein Entscheidungen treffen kann, die Krieg und Elend bedeuten. Aber ist das derzeit anderswo so viel anders? Und wie lange noch? Schnaps aus der Flasche, Lakritze und Pfefferminz. Die Zunge ist grün und die Zähne sind grau, das sieht man genau, wenn sie grinst. Die Haare verfilzt, sie hat so viel erlebt und sie blinzelt gegen das Licht und fragt sich, warum niemand versteht, dass Liebe am Zweifel zerbricht. Sie trinkt, sie raucht, sie riecht gut, sie sieht ein bisschen so aus wie Brigitte Bardot. Sie ist schön, schön, dass es weh tut, denn sie lacht, wenn sie weint, sowieso. Oh, sie trinkt, sie raucht, sie riecht gut, sie sieht ein bisschen so aus wie Brigitte Bardot. Sie ist schön, schön, dass es weh tut, wenn sie weint, wenn sie lacht, sowieso. Wenn sie dann ganz ohne Zweifel, doch leider passt das nicht in die Zeit. Die Jungs reichen ihr Herz immer wieder weiter. Sie wartet auf einen, der bleibt. Einer ist heute beim Fernsehen. Sieht traurig aus, auch wenn er lacht. Und manchmal kann man sie ihm ansehen. Hat er heimlich noch an sie gedacht. Sie trinkt, sie raucht, sie riecht gut. Sie sieht ein bisschen so aus wie Brigitte Bardot. Sie ist schön, schön, dass es weh tut. Wenn sie weint, wenn sie lacht, sowieso. Am Morgen gießt sie dann ihre Blumen. Ist sie traurig, kommt eine dazu. Und gebe sie ihm irgendwann einmal Namen. Eine davon, so wie du. Sie trinkt, sie raucht, sie riecht gut. Sie sieht ein bisschen so aus wie Brigitte Bardot. Sie ist schön, so schön, dass es weh tut. Wenn sie weint, wenn sie lacht, sowieso. Ein bisschen so aus, ein bisschen so aus wie du. Wie du. Die Katastrophen und kommentierten Nachrichten im heutigen Niemandsland für die Wochen vom 2. bis zum 16. Januar 2023. Willkommen im neuen Jahr. Wollen wir gemeinsam hoffen, dass es ein weniger blutiges und brutales Jahr wird als das vergangene 2022. Dafür müssen wir auch politisch kämpfen. Ein blutiger Start. Es gibt eine Debatte um den Ukraine-Krieg, der jetzt mittlerweile auch kriegslüsterne Kreise erreicht. Wie soll das alles weitergehen? Es gibt in der Jungen Welt einen Artikel von Arnold Schölzel, der sich mit diesem Thema befasst. Ein Kommentar. Der Neujahrstag wurde in der Ukraine so wie seit 8 Jahren begangen. Fast 400 Artilleriegranaten feuerte Kiews Armee innerhalb von 24 Stunden auf 5 Siedlungen bei Donetsk. Ein Zivilist wurde getötet, 28 Häuser und 19 zivile Infrastruktureinrichtungen wurden beschädigt. DPA meldete allein den Beschuss von Besatzern. Da der 1. Januar auch der Geburtstag des Faschistenführers Stepan Bandera ist, fand trotz angeblich erheblichen russischen Beschusses der traditionelle Fackelmarsch seiner Verehrer in der Hauptstadt statt. Der Vorgänger des jetzigen Präsidenten, Dollarmilliardär Petro Poroschenko, stimmte zusammen mit Soldaten in Cherson das Lied »Batko Nash Bandera, unser Vater ist Bandera« an. Das war die Hymne der Armee des ukrainischen Führers im Zweiten Weltkrieg, eine einheimische Ausgabe des Horst-Wessel-Liedes. Im Text heißt es unter anderem, und wir haben nicht in Eintracht mit den Moskalis gelebt. Die Moskalis liefen davon, verloren ihre Sandalen und unsere haben sie erschossen. Mit Moskalis werden in Osteuropa herabsetzend Russen bezeichnet. Auch die Bandera-Feierlichkeiten tauchten nicht in westlichen Medien auf. Laut Bündnis 90 Die Grünen hat es in der Ukraine nie Faschisten gegeben, seit Peter dem Großen nur Völkermord durch Russen. Die Moral für den Krieg des Westens gegen Russland ist in Kiew also hoch. Weswegen, wie es am Heldengedenktag hieß, der Sieg kurz bevorsteht. Selbst die Freunde der Kiewer Herrschaftsklique im Westen zweifeln. Die Debatte über Verhandeln oder Waffenliefern in Berlin zeigte am Montag, selbst ein NATO-Schlachtross wie General AD Hans-Lothar Domröse kündigt angesichts des Stellungskrieges, der Blitzsiegpläne zunichte macht, nun einen Waffenstillstand an. Die SPD schickt Berlins Ex-Bürgermeister Michael Müller ins ARD-Morgenmagazin, um Annalena Baerbock anzuzählen. Es wäre gut, wenn auch das Außenministerium verstehen würde, dass man jenseits von Putin Gesprächskontakte und Kanäle braucht. Waffen will aber auch Müller an Kiew liefern, nur keine Leopard 2. Ein plausibles Ziel, plauderte wiederum der Sicherheitsexperte der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, Andras Ratsch, aus. Er erinnerte daran, dass schon mit den Minsk-Abkommen von 2014 und 2015 mehrmals ein Waffenstillstand vereinbart worden war. Die Intensität der Kämpfe habe damals abgenommen. Seine Vorhersage lautet daher, in einem Jahr wird es wieder ein begrenzter Krieg sein. Das ist unwahrscheinlich. Die Kriegsführung wird in Washington festgelegt und Russland wurde von Merkel, Poroschenko und Zelensky getäuscht. Eine Voraussetzung wäre, den Krieg Kiews gegen die Moskalis im Donbass und den Faschistenkult zur Kenntnis zu nehmen. Es muss ja nicht gleich Entmilitarisierung und Entnazifizierung heißen. Sonst wird der Start ins neue Jahr in 12 Monaten ebenso blutig sein wie an diesem 1. Januar. Das war ein Kommentar, veröffentlicht in der Jungen Welt am heutigen 3. Januar 2023. Von Arnold Schölzel, blutiger Start, Debatte über Ukraine-Krieg. Berlin Silvesternacht. Berliner CDU äußert sich zu den Silvesterkrawallen folgendermaßen. Der Täterkreis müsse klar benannt werden. Die FDP spricht von gewalttätigen Migrantengangs. Es gibt jetzt eine heiße Debatte zum Böllerverbot und die lenke vom Problem ab und sei komplett irre. Ich verlese einen Artikel von Andreas Koppietz, erschienen in der Berliner Zeitung am heutigen 3. Januar 2023. Nach den Ausschreitungen in der Silvesternacht gegen Polizisten und Feuerwehrleute werden Forderungen nach einer härteren Gangart gegen die Straftäter laut. Vor allem Jugendliche mit Migrationshintergrund fehle der Respekt vor dem Rechtsstaat, das sagte CDU-Fraktionschef Kai Wegner am Dienstag. Berlin hat ein wesentlich größeres Problem als die Debatte um Böllerverbote. Er sprach auch von Parallelgesellschaften. Der Täterkreis müsse klar benannt werden. Es waren vorwiegend männliche Jugendliche mit Migrationshintergrund, die für den Staat und seine Repräsentanten nur Verachtung übrig haben, sagte Wegner, der auch Spitzenkandidat seiner Partei für die Wahlen zum Abgeordnetenhaus im Februar ist. Der Senat dürfe nicht länger die Augen verschließen. Das organisierte Wegschauen sei aber Teil des jahrzehntelangen Systems SPD, sagte der CDU-Mann, dessen Partei ebenfalls mehrere Jahrzehnte lang im West- und Gesamtberlin regierte und auch mehrere Innensenatoren stellte. Wegner verlangte eine tabulose Aufklärung der Ausschreitungen. Zudem verlangte er eine Stärkung von Polizei und Feuerwehr. Wie lange will sich der SPD-geführte Senat noch hinter Probebetrieben von Bodycams und moderner Technik verstecken? Die Kameras tragen die Einsatzkräfte gut sichtbar am Körper. Mit ihnen sollen die Einsätze dokumentiert werden. Die Haltung der CDU bleibe klar, sagt Wegner. Wir wollen jedem Polizisten und der Feuerwehr mit Bodycams mehr Sicherheit geben und gerichtsverwertbare Beweise sichern. Dem Senat sei die Sprachfibel wichtiger als Bodycams. Wegner bezog sich damit auf einen polizeiinternen Leitfaden für den politisch korrekten Sprachgebrauch. Ziemlich anders sieht das alles der Abgeordnete Ferhat Kutschak, der für die Linke im Berliner Abgeordnetenhaus sitzt. Er sagte, Übergriffe auf Rettungskräfte seien ebenso wenig zu rechtfertigen wie Angriffe mit Feuerwerkskörpern auf Menschen oder Wohnungen. Das sagte er am Dienstag gegenüber der Jungen Welt. Doch anstatt über Klima- und Umweltzerstörung, die Angst von Tieren oder auch von Kriegsflüchtlingen zu sprechen, werde die Debatte um ein Böllerverbot von wohlbekannten Hetzblättern, er meinte damit die Bild-Zeitung, die Welt auch und andere rechte Blätter, und Politikern zur Verbreitung des rassistischen Narrativs vom gefährlichen Migranten benutzt, beklagt der selbst in Neukölln lebende Abgeordnete. Sie zündeln damit ohne jede Grundlage mit rassistischen Ressentiments und ebnen damit den Nährboden für rechten und rassistischen Terror wie in Hanau. Das sagte der Mann. Es gelte demgegenüber vielmehr einen entschiedenen Kampf gegen die Perspektivlosigkeit vieler Jugendlicher im Bezirk und gegen den systematischen Rassismus, dem diese ständig ausgesetzt sind, zu führen. Auch Innensenatorin Iris Spranger von der SPD hatte am Montag gegenüber der deutschen Presseagentur 4000 Körperkameras für die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr für erforderlich erachtet. Derzeit sind Beamte bei Feuerwehr und Polizei nur mit 300 Geräten ausgestattet. Weiterhin forderte der CDU-Fraktionschef einen starken Staat mit klaren Ansagen. Nur vor einem solchen hätten gerade junge Migranten auch Respekt. Bei besonders schwerwiegenden Angriffen auf Einsatzkräfte brauche es ein beschleunigtes Verfahren der Strafverfolgung, sodass die Strafe auf dem Fuße folge. Schon in Kitas und Schulen müsse auf gemeinsame Werte hingearbeitet werden. Gleichberechtigung, Religionsfreiheit, Demokratieverständnis, Anerkennung der Staatsmacht. Ähnliche Aussagen kommen von dem FDP-Bundestagsabgeordneten Frank Müller-Rosentritt. Wer Ross und Reiter nicht nennt, der kann das Problem nicht lösen, teilt er mit. Wir brauchen kein Böllerverbot, sondern eine Debatte darüber, wie wir gewalttätigen Migrantengangs begegnen. In der Silvesternacht griff, was viele Videos nahelegen, Berlins Migrantenjugend mit allem, was zur Hand war, mit Feuerwerkskörpern, Feuerlöchern oder Schreckschusswaffen, Berlins Rettungskräfte und Polizei an. Und wir reden darüber, wie schlimm das Böllern sei. Ein Böllerverbot zur Vermeidung von Gewalt einer kleinen, aber sehr gewaltbereiten Gruppe sei vergleichbar mit einer Schließung von Bankfilialen und Juweliergeschäften zur Vermeidung von Überfällen, mit der Nichtöffnung von Museen zwecks Vermeidung von Einbrüchen oder einer Verhängung von abendlichen und nächtlichen Ausgangssperren zur Verhinderung von Vergewaltigungen. Das ist komplett irre. Die Integrationsbeauftragte des Bezirks Neukölln, Günnar Balci, sagte dem Spiegel über die Randalierer: Einige der Personen kenne sie persönlich. Es handele sich um hoffnungslos Abgehängte, um absolute Loser, bei denen auch Drogen eine Rolle gespielt hätten. Der Grund für die rohe Gewalt gegen die Helfer sei allerdings kein durchdachtes Agieren, sondern vielmehr ein Reflex. Die sind vom Staat und wir gegen sie. Balci rief dazu auf, vielmehr eine Debatte über die Abgehängten in der Gesellschaft zu führen, anstelle einer Integrationsdebatte. Unterdessen sind in Berlin 103 festgenommene, mutmaßliche Randalierer wieder auf freiem Fuß. Über weitere 56 Festgenommene könne man noch nichts sagen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Die Berliner Polizei machte auch am Dienstag noch keine Angaben dazu, um wen es sich bei den mutmaßlichen Tätern handelt. Die Auswertungen seien im Gange, noch habe man keine weiteren Erkenntnisse, sagte ein Sprecher. Die Polizei leitete gegen sie Ermittlungsverfahren ein, überwiegend wegen Brandstiftungsdelikten. Dafür drohen Freiheitsstrafen zwischen 1 und 10 Jahren. Verfahren laufen auch wegen Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz, wofür bis zu 3 Jahre Haft drohen. Es gibt zudem Verfahren wegen Landfriedensbruchs sowie tätlichen Angriffen auf Vollstreckungsbeamte. Gegen einen Jugendlichen, der in der Neuköllner Silbersteinstraße ein Feuerlöcher auf die Windschutzscheibe eines Rettungswagens warf, ermittelt die Polizei wegen Zerstörung von Arbeitsmitteln. Bleiben wir beim Thema globale Kriegsgefahr, reale Kriege und angedrohte Kriege und vor allem der erwartete Dritte Weltkrieg als Atomkrieg. Biden dementiert mittlerweile Atomkriegsübungen seiner Streitkräfte. Washington, die Vereinigten Staaten beabsichtigten nicht, gemeinsam mit den Streitkräften Südkoreas bei bevorstehenden Manövern den Einsatz von Nuklearwaffen zu üben. Das erklärte US-Präsident Joseph Biden am Montag Ortszeit laut der Agentur AP in Washington. Damit dementierte er entsprechende Angaben von Südkoreas Präsident Yoon Suk-yeol in einem am gleichen Tag in der Zeitschrift Chosun Ilbo veröffentlichten Interview. Gleichzeitig teilte laut AFP ein Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats des Weißen Hauses am Dienstag mit, dass die USA und Südkorea eine koordinierte und konkrete Reaktion auch für den Fall des Einsatzes von Nuklearwaffen durch Nordkorea vorbereiteten. Atención, aquí habla Niemandsland. Una voz libre en un mundo poco libre. 91.4 de la FM, Contrabanda. Exigimos el cese inmediato de la guerra de los gobiernos contra sus pueblos. Und was die Weltöffentlichkeit, die fußballerische Weltöffentlichkeit, die letzten Tage bewegte, war natürlich der Tod von Orey. Pelé. Santos. Tausende Fans haben im Stadion seines langjährigen Vereins FC Santos Abschied von der brasilianischen Fußballlegende Pelé genommen. Sie zogen am Montag, dem 2. Januar, an dem in der Spielfeldmitte des Estadio Urbano Caldeira in der Hafenstadt Santos aufgebahrten Leichnam des dreifachen Weltmeisters vorbei, wie im Fernsehsender TV Globo zu sehen war. In dem Stadion wurden Blumengebinde niedergelegt, darunter im Namen des brasilianischen Fußballverbands CBF, des Vereins FC Santos, des Stürmerstars Neymar und des früheren Nationalspielers Romario. Er hat eine unvergessliche Leistung vollbracht, nämlich den dritten Weltmeistertitel im Jahr 1970, bei dem Pelé meiner Meinung nach sein Maximum als Sportler erreicht hat, sagte sein einstiger Mannschaftskamerad und Freund Clodoaldo. Für mich war es die beste Teilnahme eines Sportlers an einer Weltmeisterschaft. Er war perfekt, komplett. Direkt am Sarg versammelten sich Pelés Angehörige und engste Freunde. Sein Sohn Edinho und seine Witwe Marcia Aoki fassten sich an den Händen und sprachen ein Gebet. Auch FIFA-Präsident Gianni Infantino erwies dem Fußballer die letzte Ehre. Mit vielen Emotionen, Traurigkeit, aber auch mit einem Lächeln, denn er hat uns viele Lächeln geschenkt, sagte er. Als FIFA werden wir dem König Tribut zollen und die ganze Welt bitten, eine Schweigeminute einzulegen. Wir werden alle Länder der Welt bitten, mindestens ein Stadion nach Pelé zu benennen, damit die Kinder wissen, wie wichtig er war. Zuvor war der Sarg vom etwa 80 Kilometer entfernten Hospital Albert Einstein in Sao Paulo nach Santos gebracht worden. Pelés Sohn Edinho veröffentlichte bei Instagram mehrere kurze Videos von dem Autokorso. Wir sind zu Hause angekommen, schrieb er zu dem letzten Clip. Brasilien hat Pelé viel zu verdanken für alles, was er für den Fußball und unser Land getan hat. Für die Art und Weise, wie er sich sein ganzes Leben lang positioniert hat, sagte der Gouverneur des Bundesstaates São Paulo, Tarcísio de Freitas. Es ist eine Ehre für Brasilien, den größten aller Zeiten in unseren Reihen zu haben. Drei unserer Sterne auf dem Trikot wurden dank seiner Genialität erobert. Er ist einzigartig, er ist unsterblich. Die Totenwache sollte 24 Stunden dauern. Auch Brasiliens neuer Präsident, Luiz Inácio Lula da Silva, wurde in dem Stadion erwartet. Am heutigen Dienstag, dem 3. Januar, wird eine Trauerprozession den Leichnam durch das Viertel, in dem Pelés 100-jährige Mutter noch immer lebt, zu dem Friedhofshochhaus Memorial Necrópole Ecumenica bringen. Dort soll Pelé im Kreis der Familie beigesetzt werden. Edson Arantes do Nascimento, wie der Stürmer mit vollem Namen hieß, hatte den Fußball wie kaum ein anderer geprägt. Er war schon zu Lebzeiten eine Legende. Mit 77 Treffern in 92 Länderspielen ist Pelé noch immer Rekordschütze der Seleção, der brasilianischen Fußballnationalmannschaft. Auf ebenfalls 77 Tore kommt allerdings ein 30 Jahre alter Landsmann Neymar. Escucháis Niemandsland, un programa en Contrabanda FM 91.4 en Barcelona. Werfen wir einen Blick in die Presse in dieser Woche. Erscheint der Spiegel mit einem Titelbild, das zeigt den Philosophen Karl Marx in einem grünen Hemd mit seinem bekannten Gesicht, mit dem Rauschebart und zwinkernden Augen. Und Karl Marx hat tätowierte Arme. Da ist auf einem Arm Blumenmuster und das Kapital in Lettern tätowiert. Auf dem rechten Arm, kurz über dem Ellbogen, hat er das feministische Kampffrauenzeichen. Hatte Marx doch recht, fragt der Spiegel scheinheilig, warum der Kapitalismus so nicht mehr funktioniert und wie er sich erneuern lässt. Kapitalisten selber versuchen, ihren Kapitalismus zu retten, denn viele ahnen, dass sie auch alles verlieren werden, wenn ihr System die Gesellschaft nach und nach zerstört. Karl Marx, ja, das war doch der mit diesen komischen Ideen, mit den komischen Ideen vom Klassenkampf und diese Sachen. Mehr wissen viele nicht. Von wegen. All die plötzlichen Zeitenwenden und Weltkrisen offenbaren, dass der klassische Kapitalismus keine Antworten mehr für die Zukunft liefert. Das eröffnet die Chance auf einen großen Wurf. Eine gerechtere, nachhaltigere Wirtschaftsordnung. Kritik am Kapitalismus, so schreibt der Spiegel in seiner lang angelegten Reportage, ist erst einmal nichts Neues. Doch im anbrechenden Jahr 4 der Pandemie und im Jahr 2 des Ukraine-Kriegs gewinnt sie merklich an Wucht. Zu vieles funktioniert nicht mehr. Die Globalisierung zerbröselt und mit ihr das deutsche Wohlstandsmodell. Die Welt verschanzt sich in feindseligen Blöcken. Die Inflation lässt Arm und Reich weiter auseinanderdriften. Nahezu alle Klimaziele wurden verpasst. Und die Politik kommt nicht mehr hinterher, all die immer neuen Risse im System zu kitten. Die Rufe nach einer neuen Wirtschaftsordnung werden inzwischen aus allen Ecken lauter, auffallend oft aus unvermuteten. Die Financial Times, internationales Sprachrohr der Finanzmärkte, verkündete, es sei an der Zeit, dass der Neoliberalismus von der Weltbühne abtrete. Der Staat müsse jetzt ran. In Konzernen von Bosch bis Goldman Sachs wird darüber diskutiert, gesellschaftliche Interessen endlich über die der Aktionäre zu stellen. Das klingt ja alles wunderbar. Vielerorts wird eine große grundsätzliche Frage gestellt. In Regierungen und Unternehmenszentralen von intellektuellen Vordenkerinnen und Vordenkern und von Pragmatikern. Können wir mit dieser Wirtschaftsordnung so weitermachen? Mit einem Klimakiller-Kapitalismus, der auf immer mehr getrimmt ist, immer mehr Konsum, Profit, Wachstum und dabei stets mehr Ungerechtigkeit hervorbringt? Der Club of Rome stellte die Frage schon 1972. Diskutiert wurde darüber aber lange nur theoretisch oder besser ideologisch. Es hörte sich nach Jusos und grünen Fundis an. Nun spricht vieles dafür, dass der Kapitalismus seine beste Zeit tatsächlich hinter sich hat. Zumindest in seiner entfesselten Form der vergangenen 50, 60 Jahre. Das klingt nach, es braucht eine Zeitenwende. Noch eine. Schon bei dem Wort mögen viele ermüdet zurückfallen. Bloß nicht. Dann doch lieber weiterwursteln. Dabei ließe sich die Sache durchaus positiv wenden. Endlich ist eine Chance da, einen sanfteren Kapitalismus zu entwickeln. Gerechter, nachhaltiger. Schreibt der Spiegel. Wir gehen davon aus, dass sich das gegenseitig ausschließt. Kapitalismus ist nie gerecht, kann nicht gerecht sein. Und nachhaltig sowieso nicht. Gut. Der industrielle Kapitalismus sorgte in der Vergangenheit so konstant für Wohlstand und Wachstum, dass wirklich grundlegend neue Ansätze, wie wir wirtschaften, arbeiten und teilen wollen, nie durchzusetzen waren. Die Geschichte zeigt, solange das System nur genügend Gewinnerinnen und Gewinner hervorbringt, lassen sich selbst seine offensichtlichen Auswüchse kaum zurückdrehen. Inzwischen aber liegen die Schwächen so offen zutage, dass man darüber nicht erst Theoretiker wie Marx oder Thomas Piketty, das Kapital im 21. Jahrhundert, bemühen muss. Die Globalisierung ist aus dem Ruder gelaufen. Fast alle Wohlstandsgewinne landen bei den obersten 10% der Bevölkerung. Der Bevölkerungen. Der wahnwitzige Ressourcenverbrauch ruiniert den Planeten. Die Finanzindustrie schwelgt in immer neuen Exzessen. Der britische Wirtschaftshistoriker Adam Tooze formuliert es so: Willkommen in der Welt der Polykrise. Ein riesiges Problem jagt das nächste und alle sind miteinander verbunden. Energiekrise, Handelskrieg, drohender Weltkrieg. Die Demokratie liegt unter Beschuss von Populisten und Autokraten. Noch bis vor kurzem hätte es für all diese Probleme einen Lösungsvorschlag gegeben. Der Markt wird's schon richten. Aber wer glaubt das heute noch ernsthaft? Vor allem angesichts des großen Multiplikators aller Verwerfungen der Klimakrise. Jedenfalls die wenigsten jungen Menschen. Seit Jahren macht sich in den Industrieländern eine spürbare Wut auf den Kapitalismus breit. Nicht aus ideologischen Gründen, sondern weil die Mietpreise explodieren, weil Eigentum unerschwinglich geworden ist. Warum eine ressourcenfressende Wohlstandsmaschine akzeptieren, wenn sie keinen Wohlstand für alle mehr hervorbringt? Dann lieber gleich nur 4 Tage die Woche arbeiten. In Japan wurde ein junger Philosophieprofessor zum Star mit einer ökologischen Kritik des Kapitalismus, die auf Marx basiert. Marx, sagt Kohei Saito, habe schon vor 150 Jahren die Gefahren für den Planeten erkannt. Jetzt sei es Zeit, seine Vorschläge ernst zu nehmen. Schluss mit Wachstum. Der vorhandene Wohlstand müsse einfach besser verteilt werden. Wer den ganzen Artikel lesen will, dem empfehle ich den Spiegel Nummer 1 vom 30.12.2022. Jaha, Niemandsland! 91,4 FM! Noch ein Thema möchte ich ansprechen in diesem Katastrophenblock im heutigen Niemandsland, dem ersten im neuen Jahr 2023. Ein Thema, das jedem, ja, wie soll ich sagen, normalen Menschen das Herz zerreißen muss. Es geht um die 7 Millionen ukrainischen Kinder, die unter dem russischen Überfall auf ihr Land leiden. Viele von ihnen haben ihre Eltern oder ihr Zuhause verloren. Manche haben Grausamkeiten gesehen. Kaum eines geht noch zur Schule. Auch hier bringt der Spiegel einen umfassenden Report. Tore Schröder hat ihn geschrieben bzw. recherchiert. Die Zahlen. Nach ukrainischen Angaben wurden seit dem Beginn der russischen Invasion am 24. Februar bis zum 28. Dezember 450 Kinder getötet, 868 verwundet, 349 blieben vermisst. Der Einsatz von Bomben und Granaten ist besonders für Heranwachsende gefährlich und er wird es noch lange bleiben. Tausende Quadratkilometer Land werden auf Jahre hinaus von Minen und Blindgängern verseucht bleiben. Sie werden wohl auch Kinder töten oder verstümmeln. Unter den etwa 6,5 Millionen Binnenvertriebenen sind nach UNICEF-Angaben 1,2 Millionen Minderjährige. Kein ukrainisches Kind habe mehr Zugang zu geregelter Bildung. Russland greift seit Oktober immer wieder gezielt die ukrainische Infrastruktur an. Es verhindert damit nicht nur flächendeckend Präsenz, sondern durch die langen Stromausfälle auch Digitalunterricht. Schon neugeborene Säuglinge und Kleinkinder seien betroffen vom Krieg, sagt der UNICEF-Verantwortliche Sahin. Es beginnt mit der Geburt, setzt sich beim Thema Impfungen fort, dann bei der frühkindlichen Entwicklung, dem Übergang zu den Bildungsinstitutionen. Landesweit seien 3600 Schulen und Kindergärten zerstört. Das Land kann so eine ganze Generation verlieren. Die Folgen verpasster Bildung und schwerer Traumata könnten für Millionen Ukrainer zur lebenslangen Hypothek werden und die Entwicklung der Gesellschaft beeinträchtigen. Laut der ukrainischen Regierung hätten die Besatzer zudem 13.876 Kinder, wie es heißt, entführt. Sie sollen in russischen Familien zu Russen werden. Präsident Volodymyr Zelensky sprach im November in einer Rede vor dem G20-Gipfel von Zehntausenden weiteren deportierten Kindern, über die man nur indirekte oder unvollständige Informationen habe. Selbst für die UNO ist es unmöglich, sich ein genaues Bild von der Not der ukrainischen Kinder zu verschaffen und damit die Hilfsmaßnahmen zu planen. Wir haben eine Krise dieses Ausmaßes noch nie erlebt, sagt Sahin. Die Lage ändert sich ständig, variiert stark in den jeweiligen Landesteilen. In den von Russland besetzten Gebieten sind die UNO-Organisationen gar nicht präsent. Kontrabande FM. Wir rufen mit unseren Partnerorganisationen dazu auf, dass man uns dort freien Zugang gewährt, so Sahin. Im okkupierten Osten des Landes leben tausende Kinder bereits seit mehr als 8 Jahren mit dem Krieg oder unter Besatzung. Notícies de Barcelona a Niemandsland. Die Barcelona Nachrichten im heutigen Niemandsland für die Wochen vom 2. bis zum 16. Januar 2023. Hitze auch im Winter. Die Temperaturen in Katalonien und hier in Barcelona erreichten dieses vergangene Jahr auch im Wintermonat Dezember bisher nie gekannte Rekorde. Und jetzt im Januar geht es leider weiter. Die Weihnachtswoche war die wärmste, die seit Einführung der Temperaturmessungen jemals in Katalonien gemessen wurde. Der katalanische Wetterdienst Meteocat, Servei Meteorològic de Catalunya, vermeldete zwischen dem 19. und dem 20. Dezember Höchsttemperaturen in Barcelona von über 20 Grad Celsius. Zwischen dem 23. und 26. Dezember stiegen die Temperaturen sogar bis auf 24 Grad. Umfrage zum Thema Lebensgefühl in Barcelona. Schmutz und Kriminalität sind am Jahresende laut einer jüngsten Meinungsumfrage des Rathauses die größten Probleme hier in Barcelona. 24,8% aller befragten Bürger und Bürgerinnen erklärten, dass sie sich nicht sicher fühlten angesichts der Kriminalität, von Raub, Diebstahl und Überfällen auf offener Straße sowie sexueller Gewalt gegen Frauen. 15,8% der befragten Bürger und Bürgerinnen nannten den schmutzigen Zustand von Straßen und Plätzen als den sie am meisten störenden Sachverhalt. Weiter geht's mit dem Wohnraumproblem, das 7,6% aller befragten Barcelonesen an erster Stelle nannten und dann gefolgt die städtische Politik im Allgemeinen 6,6%. Die sei ein großes Problem für 6,6% der Befragten an erster Stelle. Hinzu kommt auch leider das leidige Thema schmutzige Luft in Barcelona. Der Europäische Gerichtshof erklärte vergangene Woche, dass die Höchstwerte der zulässigen Anteile von Schadstoffen in der Atemluft vieler spanischer Städte weit über den von der Europäischen Gesundheitsbehörde festgelegten Werten lägen. Die extrem gesundheitsschädlichen Anteile von Stickstoff liegen zum Beispiel in Barcelona bei zwischen 30% und 65% höher zwischen 2011 und 2016. Auch nach Zonen betrachtet kommt es zu bis zu 472, Achtung, prozentiger Überschreitung der Höchstwerte, etwa im Vallès Baix Llobregat. Der Europäische Gerichtshof erklärte zudem, dass es sich bei der Luftverschmutzung um systematische und konstante Verstöße handelt. Die Städte hätten es versäumt, Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität zu ergreifen bzw. durchzuführen. Jeanette Sanz vom Rathaus begrüßte letzte Woche die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes und erklärte, dass die Rüge aus Brüssel an die richtige Adresse gegangen sei, nämlich die spanische Regierung in Madrid. Auch die Landesregierung von Katalonien, Generalitat, trage einen großen Teil der Schuld an den katastrophalen Luftverhältnissen und Luftwerten hier in Barcelona. Denn diese hat Kompetenzen in drei wichtigen Bereichen, nämlich öffentlicher Nahverkehr, Parkplatzsituation und Kreuzfahrtverkehr im Hafen. Gleichzeitig erklärte der Konzejal für Klimafragen und ökologischen Umbau, Eloy Badia, dass die Tendenz der CO2-Werte in Barcelona seit 2015 konstant rückläufig sei, im Gegensatz zu Madrid, nämlich um 31%. Hier habe man die Hausaufgaben gemacht. Saludamos a nuestras cuatas y cuates oyentes de este programa, Niemandsland, en Contrabanda FM, una de las radios más chidas de toda Barcelona, porque es una radio libre. Y recuerda, eres lo que oyes. Terror gegen Frauen in der Stadt. Die fünf inhaftierten Sexualterroristen, die seit circa zwei Jahren als Gruppe Frauen köderten und gemeinsam vergewaltigten und misshandelten, sitzen endlich im Knast. Sie wurden aufgrund von verschiedenen Anzeigen und Videobeweisen vergangene Woche in Castelldefels bei Barcelona von den Mossos d'Esquadra verhaftet. Die als Manada-Meute bezeichneten Gruppenvergewaltiger gingen laut Polizeiangaben nach einem festgelegten Schema vor. Einer lockte im Internet eine ahnungslose Frau an einen Ort, wo die Bande dann zu fünft über das Opfer herfiel. Bereits im November 2021 wurde gegen Mitglieder dieser Vergewaltigergruppe ermittelt. Die Polizei beschlagnahmte Handys. Es sind Männer zwischen 30 und 40 Jahren, drei Spanier, ein Rumäne und ein Kubaner. Nicht genug, dass die Bande die Mädchen vergewaltigte. Sie übte danach weiter Terror auf die Frauen aus, drohte und belästigte ihre Opfer wochenlang, bis eine endlich zur Polizei ging. FC Barça, mehr als nur ein Club. Ab jetzt wird ernst gemacht mit dem seit Jahren beschlossenen bzw. geplanten Umbau des FC Barça Stadions Camp Nou. Ein gigantisches Bauprojekt, das auf 900 Millionen Euro Kosten geschätzt wird. Drei Baufirmen beteiligen sich an der Ausschreibung. Gleichzeitig beginnt auch der Umbau des Olympiastadions auf dem Montjuïc. Das Gesamtprojekt Espai Barça, das heißt der Bau einer Art kleinen Fußballstadt, wird mindestens 1,5 Milliarden Euro kosten. Kein Pappenstiel für einen Club, der seit Jahren ca. 1,3 Milliarden Euro Schulden mit sich herumschleppt und eine gigantische Steuerschuld beim Finanzamt Hacienda abzuzahlen hat. Die internationale Finanzkrakenbank Goldman Sachs ist im Deal für die Finanzierung des Bauprojekts verwickelt. Sie wird es auch sein, die das letzte Wort zum Thema Baufirmen sprechen wird. Es ist davon auszugehen, dass der Club auf die eine oder andere Weise von Goldman Sachs übernommen wird. Während der Bauarbeiten wird der FC Barça seine Heimspiele, wie erwähnt, im Estadio Olympique auf dem Montjuïc austragen, was nicht folgenlos für diese von Spekulanten umkreiste Erholungszone bleiben wird. Größere Zugangsschneisen, intensiverer Busverkehr, Kneipen etc. werden wohl entstehen. Hier knüpft gleich das nächste Thema an, nämlich Barcelona, die Stadt als Beute. Großen Druck machen im Moment und seit Wochen schon die großen Tourismusindustrieverbände und Unternehmen auf die Behörden und die öffentliche Meinung. Ihr begehrlicher Blick liegt auf dem schönen grünen Montjuïc-Berg hoch über der Stadt. Diese Zone sei gar nicht gut zugänglich für ausländische Besucher, so ein Sprecher von Catia Natur. Solch eine Zone verdiene eine größere Nutzung, äußerte der Mann. Nutzung heißt für diese Leute natürlich kommerzielle Ausbeutung. Hotels, Parkplätze für die Busse, die Massen herankarren, Lounge-Kneipen, Restaurants und was man sich alles da so vorstellen kann. Der Präsident der Kommission Tourismus vom Foment, der gleichzeitig Vizepräsident der Hotelkette Hoteles Catalonia ist, Guillermo Bayet, reklamiert den Montjuïc als zentrales Element für den Tourismus. Der Montjuïc sei der Central Park Barcelonas und müsse als Anziehungspol für den Tourismus attraktiv gemacht werden. So könne die Komprimierung des Tourismus auf einige wenige Zonen im Innenstadtbereich entlastet werden, etc. etc. Also, Anwohner und Bürger Barcelonas, Achtung, der Gentrifizierungswahn geht weiter, die Investoren scharren mit den Hufen, um die Stadt als Beute zu holen. Vergessen wir nicht, im Mai sind Wahlen zum Rathaus. Der Montjuïc ist eine der schönsten grünen Lungen der Stadt und zum Glück noch kein durchgestyltes Eventgebiet für die Tourismusindustrie. Zwar gibt es dort Orte und Monumente, die von Hunderttausenden Touristen jährlich besucht werden, wie zum Beispiel das Schloss El Castillo de Montjuïc oder das Museum Fundación Miró oder auch Orte wie das MNAC, also das Museum für katalanische Kunst, und die beleuchtete Springbrunnen-Show vor dem Schloss über der Plaza España. Aber die großen Hotelschneisen und Massentrampelzonen sind eben noch nicht vorhanden. Zum Glück. Außerdem zeigen die vom Rathaus veröffentlichten Zahlen, dass jetzt schon Massenzustrom auf dem Montjuïc stattfindet. Allein im vorvergangenen Jahr 2021, als in den ersten Monaten noch Covid-Pandemie-Beschränkungen herrschten, strömten 650.000 Touristen und 80.000 Einheimische in die Zone. Niemandsland, 91.4 FM Contrabanda. Una veu lliure en un món poc lliure. Feliç any nou i que visqui la ràdio. Des de Caldes de Montbui, Mariona Balaguer. Katalonien, Demokratie und Politik einer Minderheitsregierung. Die seit dem Regierungsaustritt von Junts allein regierende ERC-Partei unter Pere Aragonès entfaltet seit September eine erhöhte Aktivität, um ihr Wahlprogramm durchzuspulen. Laut eigenen Angaben der Generalitat de Catalunya hat man folgende Bereiche der Politik mit Maßnahmen bereits verbessert. Im Bereich Demokratie habe man 36,7% der Projekte schon realisiert, im Sozialbereich 41,4%, im Bereich grüne Politik, Ökologie 43,7% und zum Thema Feminismus habe man 34,1% aller Projekte durchgezogen, das heißt transformierende Maßnahmen zur Verbesserung der Umwelt. 43,7%. Gleiche Rechte, Chancengleichheit und Wohlstand, da habe man 43% realisiert. Digitale Infrastruktur, Ökonomie und Start-ups 38%. Insgesamt 365 Einzelmaßnahmen. Bei vielen dieser Maßnahmen der Regierung Aragonès ist eine parlamentarische Mehrheit nötig, was ihre Durchführung als Minderheitsregierung oft verschleppt oder sogar unmöglich macht. Denn alles muss in zäher Kleinarbeit ausgehandelt werden mit einer Partei, die dann ERC im Parlament unterstützt. Weihnachtskrippenterror. In einigen Gemeinden des Großraums Barcelona muss die Polizei die auf öffentlichen Plätzen ausgestellten Weihnachtskrippen mit Christkind, Maria und Josef in der Nacht in Polizeiwachen wegsperren, weil in den letzten Jahren immer mehr Fälle von Vandalismus und Diebstahl vorgekommen sind. Die lokale Polizei von Barbera de Vallès etwa oder in Terrassa oder in Sabadell holt bei Ladenschluss die Figuren aus den Krippen und schließt sie auf der Wache bis zum folgenden Morgen ein. Oft, so ein Polizeisprecher, riefen Frühaufsteher am Morgen auf der Polizeiwache an und meldeten bestürzt, dass das Christkind verschwunden sei. Wir beruhigen diese Leute dann und erklären ihnen die Lage. Kurz vor Weihnachten kursierte sogar ein Erpresservideo im Internet über TikTok, in dem zwei Maskierte ein Lösegeld von 10.000 Euro für eine entführte Christkindfigur in Barbera del Vallès verlangten. Das Rathaus von Sabadell hat die Dienste einer Sicherheitsfirma in Anspruch genommen, die während der Nacht die Krippe bewachen sollen, damit es nicht zu Zerstörungen kommt. Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Der lange Schatten des Frankismus. Innenminister Marlaska entzog pünktlich zum Jahresende dem berüchtigten Folterpolizisten der Franco-Zeit, einem Individuum mit dem Namen Pacheco alias Billy El Niño, die vom Franco-Staat verliehenen Orden und erklärte sie für illegal. Nun ist der Folterscherge schon seit 2 Jahren tot. Doch man kann diese symbolische Geste nur begrüßen, hat die Regierung doch mit ihrem Gesetz Ley de Memoria Democratica eine alte Schuld eingelöst. Nämlich die kriminellen Schergen und Staatsbediensteten des Franco-Regimes, wenn nicht zu bestrafen, was zum Teil gar nicht mehr möglich ist, so doch zumindest als solche zu benennen, sie öffentlich zu ächten und ihnen Pfründe und Medaillen, soweit das möglich ist, zu entziehen. Dieser Billy El Niño, Billy the Kid, folterte in den 60er und 70er Jahren im Gebäude der Uhr an der Puerta del Sol in Madrid Dutzende politische Gefangene im Keller dieses Gebäudes. Wie gesagt, Gewerkschafter, Studentenvertreter, Studentinnen, Kommunisten. Seine Methode war, die Gefangenen mit dem Kopf nach unten an einer Art Reckstange aufzuhängen und mit Karateschlägen zu traktieren. Auch die Waterboarding genannte Foltermethode, den Kopf des Opfers in Kloakenwasser bis zur Ohnmacht zu stecken, praktizierte Billy El Niño. Auch das Schlagen mit Telefonbüchern auf die Ohren. Bis zu 18 Lobesglückwünsche und Auszeichnungen von höchster Stelle erhielt der Folterscherge für seine Drecksarbeit. 4 hohe Medaillen, eine goldene Ehrennadel für besondere Verdienste im Namen des Staates etc. Abartig. Wir spucken auf sein Grab. Thema Alle gegen Ada Colau. Barcelonas Bürgermeisterin Ada Colau beschloss das alte Jahr mit einer schlechten Nachricht. Zum ersten Mal bewertet mehr als die Hälfte aller befragten Bürgerinnen und Bürger die Amtsführung Colaus als schlecht oder sehr schlecht. Das ist die schlechte Nachricht, aber es gibt auch eine gute. Außer Zweifel steht allerdings, dass die Person Ada Colau Debatten provoziert, die leidenschaftlich geführt werden. Ihre Partei, die Comunes, haben es klar. Colau ist ein Zugpferd an den Urnen und im neuen Jahr steuert sie auf ein drittes Mandat zu. Oder wird zumindest ein achtbares Ergebnis herausholen. Und jetzt nochmal die gute Nachricht. Besonders angesichts ihrer Rivalen vom katalanischen Spektrum oder vom katalanistischen Spektrum, da ist zum Beispiel der uralte 80-jährige Ernest Maragall von ERC und der sehr alte 76-jährige Xavier Trias aus dem ehemaligen Umfeld von CiU, der diesmal als Unabhängiger antreten will. Ja, das ist der Mann, der sehr viel Geld in den Steuerparadiesen hat. Und die Steuern nicht hier in Katalonien bezahlt. Ein Patriot seines eigenen Geldes. Der vierte Konkurrent bei dem Kampf ums Rathaus ist der zweite Bürgermeister, Teniente de Alcalde Jaume Collboni von der Sozialistenpartei PSSC. Momentan Koalitionspartner Colaus im Rathaus. Bei den letzten Wahlen vor 4 Jahren drehte sich im Wahlkampf noch alles um den Separatismusprozess der Independentismo-Parteien. Dieses Mal wird es endlich wieder um konkrete politische Projekte und Programme gehen. Mit Freiheit für Katalonien, Rhetorik und Geschrei wird man da nicht mehr weit kommen. Barcelona, Horrorstadt. 3 versuchte Vergewaltigungen wurden in der Silvesternacht offiziell von der Polizei registriert, wie der für Sicherheit zuständige Conseiller Patier erklärte. In ganz Katalonien kam es in der Silvesternacht zu 74 Verhaftungen, ein Dutzend wegen Gewalt gegen Frauen. Beim Notruftelefon 112 gingen in der Nacht 4.883 Anrufe ein, dies bis 9 Uhr am Morgen. Auf der Avenida Reina Maria Cristina strömten in der Silvesternacht 120.000 Menschen zusammen, um das neue Jahr 2023 zu begrüßen. Eine Rekordzahl, wie das Rathaus verkündete. Barcelona hat auf der weltweiten Rankingliste der besten Städte einen Sprung um 3 Plätze nach oben gemacht und belegt nun den 6. Rang. Zum Teil wegen seiner gut angelegten Fahrradwege und der Superias genannten verkehrsberuhigten Kreuzungen. Wie gesagt, die Show am Montjuïc war ein Feuerwerk, sehr konventionell, aber dann hatten ein paar hundert Drohnen seltsame Masken in den Himmel gezaubert. Die leuchteten da minutenlang jeweils über der Stadt und es waren irgendwelche ritualen Masken aus allen möglichen Weltregionen. Kein tolles Spektakel eigentlich, aber naja, das Rathaus. Katalanische Weltraumbehörde. Der Menut-Satellit ist hochgeschossen worden und umkreist jetzt im Namen Kataloniens die Erdkugel. Damit hat die autonome Region Katalonien jetzt bereits den 2. Mini-Satelliten ins Weltall befördert, den 1,7 Millionen Euro teuren Menut. Offiziell erklärt die sogenannte katalanische Weltraumbehörde, der Satellit helfe, die territoriale Verwaltung Kataloniens zu verbessern und die Umweltprobleme des Planeten besser in den Griff zu bekommen, was immer das auch heißen mag. Normalerweise dienen Satelliten ja militärischen Spionage oder kommerziellen Interessen. Jedenfalls um 15.56 Uhr ging am 3. Januar die Trägerrakete Falcon 9 in Cap Canaveral, Florida, USA, mit dem Menhut in den Himmel hinauf. Das Ding hat die Größe eines großen Schuhkartons, wiegt 10 Kilo und ist Teil eines Schwarms von 30 Nanosatelliten, für deren Beförderung ins All die NASA Transportgebühren kassiert. Menhut kreist jetzt in 530 Kilometer Höhe mit einer Geschwindigkeit von 8 Kilometer pro Sekunde über uns. Alle 5 Tage überquert Menhut Katalonien. Im März 2021 wurde schon ein erster Satellit von der Regierung Gobern hochgeschossen, der Enchaneta, damals vom Kosmodrom Baikonur in Kasachstan abgeflogen. Dürrekatastrophe in Katalonien. Für 80% der katalanischen Bevölkerung gilt seit dem vergangenen November offiziell der Wassernotstand aufgrund der extremen Hitzewelle und der damit verbundenen Trockenheit vom letzten Jahr 2022. Das Ausbleiben von Regen, um die Stauseen zu füllen, zwingt die Landesregierung Kataloniens dazu, aufbereitetes Wasser in den Llobregat-Fluss zu schleusen. Das Wasser wird im Wasserwerk San Juan Despí umgewälzt und gereinigt. Man will mit dieser Maßnahme die knappen Trinkwasservorräte in den Stauseen schonen. Gewalt gegen Minderheiten. Laut jüngst veröffentlichten Zahlen haben die Aggressionen gegen als LGTBI-Personen bezeichnete Menschen zugenommen. Dies teilte das Observatorio contra l'Homofobia mit. Im Jahr 2022 seien 20,4 mehr Aggressionen gemeldet worden. Mehr Aggressionen gegen Schwulen, Lesbe, Transleute und was da auch immer als anders wahrgenommen wird. Was die Beobachter besonders beunruhigt, ist die Zunahme von physischer Gewalt. Auch die verbale Gewalt und das Zerstören von LGTBI-Symbolen hat zugenommen. Am 31. Dezember 2022 registrierte die Organisation zur Beobachtung gegen die Homophobie 237 Angriffe in Barcelona und Katalonien. Es seien zwar insgesamt weniger als im Vorjahr, jedoch seien die Angriffe intensiver und gewalttätiger geworden. Barcelona sei die Stadt, wo die meisten Aggressionen stattfänden. Im Jahr 2022 waren das 101 registrierte und gemeldete Angriffe. In diesem Zusammenhang erreicht uns auch die Meldung über eine Schlägerei und 4 Verhaftete in einem Zugabteil am frühen Morgen des 2. Januar an der Plaza Catalunya. 4 Individuen haben dort ein Schwulenpaar zusammengeschlagen. Sicherheitssheriffs konnten die Täter festhalten und der Polizei Mossos d'Esquadra übergeben. Niemandsland. Contrabanda FM 91.4 in Barcelona. Und die letzte Meldung betrifft das teure Leben hier in der Stadt und wahrscheinlich auch jetzt weltweit, besonders hier in Europa. Die sogenannte Cuesta de Enero, das ist der Hang im Januar, den man hinaufgehen muss, bedeutet traditionell einen Preisanstieg, im Allgemeinen eine Verschlechterung der Lebenshaltungskosten. Auch in diesem Jahr sieht Anfang Januar der Hang nicht weniger steil aus. Stromkosten liegen auf historischem Höchstniveau, Rekord. Auch für 2023 ist keine Besserung in Sicht. Die Inflation schreitet voran. Der Hypothekensatz Euribor wird seine Rekordhöhe von 3% weiter halten und die Lebensmittelpreise werden ihre Teuerungstendenz weitertreiben, von bis zum Teil 50%, auch wenn die Regierung die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel in diesem Sektor gesenkt hat. Für die arbeitende Bevölkerung werden Lohnerhöhungen von nicht mehr als 2% erwartet. Für Rentner ein winziger Lichtblick. Es gibt ab Januar 8,5% mehr Rente. Hier ein paar Beispiele für Preiserhöhungen im vergangenen Jahr. Speiseöl 55,9% mehr als im Vorjahr. Zucker 50% Anstieg. Mehl 37,6% teurer. Butter 37,5% teurer. Milch 31%. Eier 27%. Backwaren 27,4%. Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Niemandsland Theaterkritik. Ja, Sie haben richtig gehört. Diesmal gibt's Theater statt Kino. Ich empfehle nämlich allen Kinofans, zur Abwechslung mal ins Theater zu gehen. Denn im Grunde ist die Theaterkunst ja die Mutter des Kinos. Hier sieht man die lebendigen Schauspielerinnen und Schauspieler, Heldinnen und Helden, Schurkinnen und Schurken in Echtzeit und aus Fleisch und Blut. Man hört sie sprechen, rufen, schreien, flüstern, man sieht sie rennen, fuchteln, schwitzen und, warum nicht, töten. Wenn man an Shakespeare denkt. Aber auch das moderne Theater bietet einige Gruseltaten und damit sind wir beim Thema. Katharina e a bellezza de matar fascistas. Katharina und die Schönheit, Faschisten zu töten, ist der Titel eines 2,5-stündigen Theaterstücks des portugiesischen Intendanten und Dramaturgen Tiago Rodrigues. Das Stück war 2 Tage lang, am 22. und am 23. Dezember, im Teatro Jure auf dem Montjuïc zu sehen und behandelt das Thema Gewalt gegen Faschisten und die Legitimität von Gewalt. Katharina und die Schönheit ist die Theatersensation des vergangenen Jahres und hat international Aufsehen erregt. Gesprochen wird auf Portugiesisch, doch es gibt auf großen Bildschirmen einen simultanen Text auf Katalanisch, sodass man dem Geschehen und den Dialogen relativ gut folgen kann. Ich sage relativ, weil man ab und zu hin und her gucken muss. Beim Lesen verpasst man dann natürlich einiges, was in den Gesichtern und auf der Bühne passiert. Jedenfalls, Katharina und die Schönheit, Faschisten zu töten, stellt die Geschichte einer sehr speziellen Familie dar. Alle ihre Mitglieder widmen sich dem Töten von Faschisten. Eine Tradition, die über 70 Jahre alt ist in dieser Familie. Es ist der 26. Geburtstag der jungen Katharina. Jedes Familienmitglied muss an seinem 26. Geburtstag einen Faschisten töten. So sagt es die Tradition. Denn die Mutter dieser jungen Leute war 26, als sie ermordet wurde. Und heute sind alle zusammengekommen, um die Initiation der jungen Katharina zu feiern, die den Richter Neto de Moura hinrichten soll, einen machistischen Frauenhasser. Die Frage ist nun, was wird Katharina machen? Wird sie ihn töten? Der Theaterregisseur Thiago Rodriguez geht von einem wahren Fall aus, dem Fall Katharina Eufemia, einer Bäuerin und Arbeiterin, die 1954 ermordet wurde, als sie für ihre Rechte als Arbeiterin demonstrierte. Dieses Verbrechen wurde niemals gesühnt, beziehungsweise weder von Polizei noch Justiz verfolgt. Katharina wurde zum Symbol für den antifaschistischen Widerstand und den Kampf der feministischen Frauenbewegung zur Emanzipation der Frauen in Portugal. Thiago stellt nun verschiedene Fragen. Ist Gewalt legitim? Ist die faschistische Gewalt, in diesem Fall die historische Gewalt gegen Frauen, anders als die aktuelle machistische Gewalt gegen Frauen? Und definitiv, hat Gewalt ihren Platz im Kampf um eine bessere Welt? Das Stück ist spannend und erweckt in den Zuschauern Erinnerungen an alle Debatten, die jemals über legitime und oder revolutionäre Gewalt geführt wurden, in allen möglichen Kreisen, besonders bei den Linken. Es wird auch fleißig Bertolt Brecht zitiert, das heißt von einem der alten Familienmitglieder. Bemerkenswert, die Inszenierung besteht aus einer Folge von Szenen, die manchmal urkomisch und von schwarzem Humor durchsetzt sind und sie strotzen vor aktuellen Bezügen. Man denkt unwillkürlich an die Situation in Brasilien unter dem rechtsradikalen Bolsonaro. Man denkt an das Italien der Faschistin Meloni und den Vertretern der Vox-Partei hier in unserem ach so schönen Spanien. Auch in Portugal ist bekanntlich eine neofaschistische Partei auf dem Vormarsch. Ganz irre und aufregend wird es am Schluss der Inszenierung. Ich verrate jetzt erstmal nicht, ob Katharina den Richter erschießt oder nicht. Wer Lust hat, das Stück zu suchen und im Internet vielleicht eine Inszenierung zu finden, der kann das tun oder der Theatertruppe hinterherreisen. Aber der Kerl hält noch eine sehr lange Rede, dieser Faschist, bei der am Ende Theater und Realität ineinander übergehen. Und jetzt passiert was Besonderes. Teile des Publikums beginnen, den rechten Richter zu beschimpfen. Viele verlassen das Theater, den Saal. Wir erfahren später, dass bei Aufführungen in Portugal sogar Wurfgeschosse geflogen sind. Tomaten, Eier und alles Mögliche. Später lese ich im Internet auf der Seite des Teatro Jure, dass Frau Meloni in Italien versucht hatte, das Stück verbieten zu lassen. Sie hat es nicht gesehen, aber allein der Titel hatte sie aufgeregt. Die Schönheit, Faschisten zu töten, hatte sie sich nämlich sehr persönlich zu Herzen genommen. Eine Frage wird auch gestellt, nämlich: Was ist Faschismus heute? Welche Formen hat er angenommen? Wie tritt er auf? Mit welchen Argumenten kommt er daher? Kann das Theater, beziehungsweise ein Theater, wie Thiago Rodriguez es uns vorschlägt, die allgemeine Lethargie angesichts des aufkeimenden Faschismus hier in Europa und weltweit beenden und die Zuschauer, also uns, zu mehr politischem Engagement gegen den Faschismus bewegen? Noch ein Wort zu den Schauspielerinnen und Mimen auf der Bühne. Obwohl es anfangs schwerfällt, sich ins Portugiesische reinzuhören und den Blick nicht ständig auf den großen Textbildschirm zu richten mit der Synchronübersetzung, wird doch schnell klar, mit wie viel Pfeffer und Leidenschaft, brutalem Witz und Darstellungskraft die Truppe zu Werke geht. Allen voran Isabel Abreu, Romeo Costa, Antonio Fonseca und Beatriz Maia. Auch Beleuchtung, Bühnenbild und Musik sind total im Einklang mit den dargestellten Szenen. Eindrucksvoll, wenn das Lied De Plata von Rosalía erklingt. Da gibt's Gänsehaut. Danach gab es im Theaterfoyer Sekt, Wein und Bier. Man stand beisammen und debattierte heftig, ob es schön wäre, Faschisten zu töten. Diese Frage stellen Sie sich bitte selber, meine Damen und Herren. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende, eine wunderschöne Woche. und verabschiede mich aus dem heutigen Niemandsland. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, Spaß gemacht und Ihnen auch ein paar neue Perspektiven aufgezeigt. Alles Gute, adeo, adios, wünscht Ihnen Ihr Detlef Jeskals bis in 2 Wochen. Die heutige Sendung ist nachzuhören unter www.niemandsland.kontrabanda.org und www.niemandslandradio.blogspot.com. Tschüss! Staub und er bleibt für immer. Hier räumt keiner auf und auch kein Gewitter verwischt je unsere Spur. Was war, war, bleibt wahr. Und wenn du irgendwann gehst, bleibst du doch immer da. Du sagst, mein Herz ist unerreichbar wie der Mond, dass du nicht weißt, ob deine Liebe sich lohnt. Doch schau in das Grau, dann siehst du genau, dass jemand dort wohnt. Da sind Spuren auf dem Mond. Mein Herz geht mit den Gezeiten, nimmt mal zu und mal ab. Doch ich werde dir beweisen, dass das mit uns beiden klappt. Und liege ich mal wieder die ganze Nacht wach, dann hast du in der grauen Wüste wieder das Licht angemacht. Du sagst, mein Herz ist unerreichbar wie der Mond, dass du nicht weißt, ob deine Liebe sich lohnt. Doch schau in das Grau, dann siehst du genau, dass jemand dort wohnt. Da sind Spuren auf dem Mond. Mein Herz ist unerreichbar wie der Mond, dass du nicht weißt, ob deine Liebe sich lohnt. Doch schau in das Grau, dann siehst du genau, dass jemand dort wohnt. Da sind Spuren auf dem Mond. Da sind Spuren auf dem Mond. Auf dem Mond. Da sind Spuren auf dem Mond.